Also ich habe keine Schmerzen mit, wenn wir die Rahmenbedingungen so machen, dass es für alle recht ist. Also ob wir jetzt jede Woche machen, alle zwei Wochen oder wie auch immer, da bin ich total offen. Ich glaube auch die restlichen Poll-Gaps. Es ist wichtig, dass die Kommunikation zwischen den Kandidaten da ist. Und es ist auch wichtig, dass die Poll-Gaps untereinander das machen. Also da habe ich keine Schmerzen mit. Einmal ganz kurz, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ja. Ach, der Himmel sei gepriesen. Dieses Mumble macht mich fertig. Ich hoffe, Heinerle, deine Aufnahme ist okay, weil meine ist jetzt im Eimer. Dann müsstest du die bitte weitergeben an den Bauer Jupp. Das war jetzt das Organisatorische. Ihr dürft weitermachen. Ja, nochmal Folgendes. Ich glaube, dass in den letzten drei Monaten es auch Sinn und Themenbeauftragten wöchentlich treffen in der heißen Wahlkampfphase. Ja, wie gesagt, Michael, ich bin da schmerzbefreit. Wir können das machen, wie wir wollen. Sagt die Kandidaten, die sollen am Wochenende sagen, wie sie es am liebsten möchten. Wir können uns jede Woche weiterhin treffen und das ist halt einer der wichtigsten Treffen, die es gibt. Und das wäre halt entscheidend, dass wir da eine Konstanz haben. Was halt nicht sein darf, ist, dass wir dauerhaft irgendwelche die Sachen immer hin und her ändern. Das wäre halt schick, wenn wir sagen, also ich finde den Vorschlag, den du gemacht hast, dass wir, also dass die Poll-Gaps von 20 bis 21 bleiben und dann die Kandidaten von 21 bis XY bleiben. Dann können die Poll-Gaps noch weiterhin bleiben und zuhören, was da ist und die Kandidaten vielleicht noch ein bisschen früher kommen, wenn sie wollen. Also ich finde den Vorschlag bis jetzt am besten, auch besser als meinen. Jo, finde ich auch. Das Dumme ist, ich muss tatsächlich dann um 9 Uhr jeweils weg. Das heißt also, ab 21 Uhr müsste dann jemand anders moderieren, aber ich glaube, dass das jetzt kein Problem ist. Okay? Okay? Na, das denke ich mir, sollte das kleinste Problem sein, oder? Jürgen? Ja, also das kriegen die Kandidaten auch untereinander hin. Ja, denke ich auch. Ne? Okay, gut. Wollen wir das dann so machen, dass wir grundsätzlich von 20 bis 21 Uhr Poll-Gaps und Themenbeauftragte Berichte machen und ab 21 Uhr dann jeweils den Raum haben für die Gespräche der Kandidaten, sodass die dann sich auch tatsächlich mit den Poll-Gaps soweit kurz schließen können dabei. Das habe ich hoffentlich so richtig verstanden. Das ist der Vorschlag der Poll-Gaps am Wochenende für die Kandidaten. Wenn die da drauf oder wenn die damit einverstanden sind, steht dem nichts im Wege. Alles klar. Dann kümmerst du dich darum, Jürgen, und gibst nächste Woche Rückmeldung? Ja. Fabelhaft. Sind wir durch. Sonst noch Organisatorisches? Organisatorisches? Eine Bitte oder eine Frage. Sollen wir die 1Vs auch mit in die Kandidatentreffen mit reinnehmen? Das können die Kandidaten entscheiden und wer das will, kann doch natürlich rein. Es wird doch keiner ausgeschlossen. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal in die laufenden Projekte. Bundesweite Themenwochen. Vorbereitung läuft planmäßig und alle Klarheiten sind beseitigt, ja? Ja, ich bekomme immer noch Zusagen von Landesverbänden, die 200 Euro auch bezahlen. Nur mal so als Info, da müssten mittlerweile über 10 zusammengekommen sein. Also ich hatte mit Gabriele kurz gesprochen, für die nächste Themenwoche ist genug Geld auf dem Konto eingegangen. Kein Thema. Es müssten jetzt 2000 Euro, also wenn alle über 10 müssen jetzt 2000 da sein. Ich habe mit Gabriele gesprochen und habe gesagt, dass ich die Verantwortung dafür übernehme und dass wir das dann machen können. Okay, gut, dann ist das auf jeden Fall schon mal durch. Und dann sind wir bei Wahlkampf NRW und Schleswig-Holstein. Ist jemand da, der was erzählen kann? Masch ist heute definitiv nicht da, der hat Außentermine. Aber Kati sehe ich auch nicht. Sonst jemand aus Schleswig-Holstein? Okay, dann tun die Dinge und wir sind beim Wahlkampf Saarland. Thorsten. Ja, ich habe eigentlich alles schon ins Feld reingeschrieben. Unser Werbematerial haben wir jetzt mittlerweile alles komplett zusammen. Der Wahlkampfspot ist auch jetzt fertig. Ich habe die Endfassung mittlerweile sehen können. Wird jetzt nur noch aufbereitet, dass wir ihn auch irgendwo dann besser zugänglich machen können. Der hier ist jetzt sage ich mal in HD fürs Kino und nicht unbedingt für die Übertragung via Internet geeignet. Plakate hängen weitestgehend. Ich habe einen kleinen, die Kollegen, die da sich drum gekümmert haben, haben jeweils nur kleine Animationen gemacht. Einmal vom Plakat aufhängen und jetzt halt eben gestern, heute und morgen kommen jetzt noch die Großplakate in Eigenregie dran. Und ja, also Stand heute müsste so mit 2/3 etwa durch sein. Ja, das hört sich doch hoffnungsvoll an. Ja, Fragen? Ja. Also, wie ist denn die Resonanz von den Leuten, also von den Menschen? Irgendwie etwas durchwachsen. Also es sind teilweise halt positive Sachen dabei, aber ich habe auch schon die Meldung bekommen, wo sich Leute drüber aufgeregt haben, über diese anzüglichen Plakate direkt vor ihrem Haus. Gut, dann merken sie sich's wenigstens. Es fällt zumindest mal auf, ja. Hauptsache es fällt auf und Hauptsache die Leute reden drüber. Was Besseres kann nicht passieren. Würde es euch was nützen, wenn noch für mehr Plakate gesammelt würde, oder habt ihr gar nicht mehr die Möglichkeit, die aufzuhängen? Ich meine, das wird ja auch jetzt erstmal noch 14 Tage dauern, bis vielleicht noch eine Plakatspende zusammenkäme. Ja, es ist halt auch die Frage, was es ab einem bestimmten Punkt bringt. Ich meine, es ist, was bringen am Schluss halt die Plakate wirklich? Es ist alles teilweise so zugekleistert mit immer wieder denselben Motiven. Also ich nehm's selber schon fast gar nicht mehr wahr, wenn ich dran vorbeifahre. Okay, danke. Okay, weitere Fragen? Ja, und zwar, soweit ich mitbekommen habe, habt ihr eine Werbeagentur eingeschaltet für den Wahlkampf. Magst du etwas zu der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung dieser Kampagne sagen? Gut, in welcher Hinsicht? Also es war halt, sage ich mal, vom Grundsatz her, dass wir der Werbeagentur halt unsere Kernsachen vorgestellt haben, dass die versucht haben, dann als Außenstehende einen Markenkern gewissermaßen herauszuarbeiten. Und sage ich mal, was halt eben uns bei dem Konzept vom Anfang her auch ganz gut gefallen hat, das war halt der Grundgedanke von der Agentur, das Ganze nicht mit Buzzwords anzureichern, sondern halt einfach mit den relativ, was der Bürger halt von BGE, von fahrscheinlosem ÖPNV etc., was das halt dann am Schluss für ihn bedeutet. Also das Ganze halt, wie man ja manchmal dann das Thema halt auch hat mit der einfachen Sprache. Also wie gesagt, nicht zu sehr mit den Buzzwords um sich zu hauen, sondern das Ganze wirklich mehr mit den auf die Effekte und das, was der Einzelne davon hat, runterzubrechen. Ja, noch weitere Fragen? Gut, dann gehen wir mal weiter. Sind junge Piraten anwesend, die uns Dinge erzählen möchten? Das finde ich sehr bedauerlich, dass da keiner da ist, aber die tun mit ziemlicher Sicherheit Dinge. Und nun kommen wir zum Bundestagswahlkampf und Jürgen, bitte dein Mikro. Kurz. Sorry, dass ich unterbreche. Die haben von mir abgemeldet. Die haben nur einmal im Monat Christos. Danke. Ja? Jürgen, danke. Bitte. Irgendeiner halt ganz schwer. Es fehlen immer noch massenweise E-Mail-Adressen von Kandidaten. Das heißt, diese Wiki-Seite der gewählten Kandidaten wird von den Ländern nicht gepflegt. Wir werden jetzt nach dem Kandidatentreffen nochmal die Vorstände anschreiben, weil die Kandidaten reagieren da nicht drauf. Ist auch logisch, es werden ja auch die, von denen wir keine E-Mail haben, werden auch nicht angeschrieben, also können die nicht reagieren. Soll es dringend Listenkandidaten sollten auf den Landeswebseiten erscheinen und zwar auch mit so ein paar Themen, wenigstens ihr Bild und wenigstens ihrer E-Mail. Das ist dann der nächste Schritt. Da folgt von uns ein Vorschlag. Wir werden das auch für ein Land erst fertig machen und das dann weitergeben. Dann ganz schön aus alle außer Schleswig-Holstein haben entweder AV gehabt oder zumindest einen AV-Termin. Und Schleswig-Holstein hat in der letzten Vorstandssitzung auch ganz klar gemacht, dass sie, so schnell sie es hinbekommen, mit aufgrund ihrer Einladungsfristen auch einen AV-Termin haben. Damit hätten wir alle Länder. Das wäre schon mal super. Dann, wie eben schon angesprochen, das Treffen der Kandidaten in Koblenz. Und wie gesagt, dort soll, was hier interessant ist, erstmal, was wir eben oben besprochen haben, das Mumble-Format zu erörtern. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Dann kann ich noch sagen, es haben Länder ein Budget für Kandidaten-Orga gemacht, das aber zurzeit in den Händen der Länder bleibt und wir die Länder anschreiben sollen, wenn Bedarf vorhanden ist und für was ein Budget benötigt wird. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Ich habe einen Punkt zum Wahlprogramm und Bundesparteitag. Ich weiß nicht, ob wir das an dieser Stelle kurz besprechen können. Das ist ein genereller Punkt. Warum nicht? Ja, und zwar folgender Punkt. Aus meiner Sicht könnte es sinnvoll sein, einen Antrag zu stellen, dass auch der Text von Positionspapieren in das Wahlprogramm übernommen werden kann. Ich arbeite da bei einigen mit. Es ist absehbar, dass aus Zeitgründen bis Freitagabend aus zwei Bereichen wahrscheinlich Antrag nicht fertig wird und dann als Positionspapier, aber der ist ja ohne Antragsfrist, eingebracht wird auf dem Bundesparteitag. Und ich weiß nicht, ob wir da schon formalen Beschluss haben, dass grundsätzlich der Inhalt von Positionspapieren auch übernommen werden kann oder ob es nicht geschickt ist, da noch einen Antrag zu stellen, dass wir das auf dem Parteitag kurz abstimmen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Positionspapiere brauchen wir Zweidrittelmehrheit oder brauchen wir eine einfache? Prozent, also einfache Mehrheit. Dann kann ich dir gleich sagen, dass das nicht hinkommt, du für Programmänderungsanträge und Programmanträge Zweidrittel brauchst. Dann würde ich einen Antrag. Also ja, Christus, du darfst. Danke. Es ist eine ganz einfache Sache. Der momentane Stand, wir haben, glaube ich, 8 Anträge. Ich war gestern beim Team für die Antragskommission. Soweit ich es interpretiere, sieht es folgendermaßen aus. Wir haben ja das Wahlprogramm von 2013 ja offen gelassen. Das bedeutet, das Wahlprogramm wäre momentan faktisch das, was wir 2013 haben. Wenn Positionspapiere eingebracht werden, sind das Positionspapiere, keine Wahlprogrammpunkte. Also nach meinem Ermessen kann man das vielleicht versuchen mit einem Antrag, dass man das durchkriegt. Aber ich wüsste nicht, welche Positionspapiere, die wir dann haben, wer entscheidet dann, welche Positionspapiere als Wahlprogramm ist. Also das sehe ich als relativ schwierig an. Die Wahlprogramme sind laut Satzung halt einen Monat vorher einzureichen und das ist jetzt, ich glaube, am Freitag. Und das ist extrem wichtig, dass da die Punkte, die einzelnen AGs, die ja momentan dran arbeiten, dass das halt eingebracht wird. Ansonsten sieht es just gestern Abend um 21 Uhr sehr, sehr mau aus. Ja. Aber das ist ja gerade der Punkt. Ich weiß das ja selbst, weil ich da an mehreren mitarbeite. Bauen und Verkehr, das wird schwierig, einen Antrag fertig zu kriegen. Die alten Inhalte stimmen teilweise auch nicht mehr oder es gibt Punkte, die jetzt sehr aktuell sind, in dem Bereich zum Beispiel die Fehmarn-Belt-Querung, ein heißes Thema in Schleswig-Holstein. So, das wird einfach schwierig. Wir sind nicht mehr so viele Leute und deswegen suche ich ja einen Weg, dass man das ja regeln kann. Kann man denn Anträge aus den Ländern, aus den Landtagswahlprogrammen formal auch übernehmen ins Bundestagswahlprogramm? Ins Bundestagswahlprogramm. Es geht ja nur darum, wann es eingereicht wird. Es geht genau darum, wann es eingereicht wird. Wenn du formal von Landesprogrammen irgendwas nimmst oder einreichst, dann reicht das vollkommen. Du musst nicht alles neu schreiben. Du kannst Copy-Space machen und ein paar Sachen verändern. Ich habe ja auch noch 1-2 Anträge, die ich einreichen werde. Und klar kannst du es machen. Aber wichtig ist halt der Zeitpunkt. Richtig. Und vor allen Dingen, also mit den Landtagswahlprogrammen wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Alles, was man da tatsächlich auf Bundesebene nehmen kann, sicherlich gerne. Aber eigentlich sollte in den Landtagswahlprogrammen auch nichts drinstehen für die Bundesebene, idealerweise. Nee, das stimmt ja so nicht. Ich stehe da nämlich auch und sage, da kann euch keiner helfen. Wir haben ja eine Satzung, da steht groß und breit drin, Programmanträge, Zweidrittelmehrheit und Einreichungsfrist. Und da kannst du nicht auf dem Bundesparteitag, du müsstest dann die Satzung ändern. Und du müsstest dann gucken, ob du die Satzung so änderst, dass man Positionspapiere einfach mal mit einer Zweidrittelmehrheit ins Programm übernehmen kann. Würde ich jetzt so nicht machen. Man kann aber einen pragmatischen Vorschlag machen. Und zum Beispiel, es wird ja auf der Bundeswebseite den Reiter Bundestagswahl 2017 geben, wo zum Beispiel unser Wahlprogramm drunter verlinkt ist. Man kann einfach sagen, dass man unter den Reiter Wahlprogramm einfach auch nochmal einen neuen Reiter oder neuen Unterpunkt Positionspapiere sieht, sodass Leute, die auf unsere Webseite gehen zur Bundestagswahl 2017, unter dem Wahlprogramm auch noch Positionspapiere sehen und dann sehen halt, da sind ja auch noch andere Positionen. Dann werden die Sachen, die nicht jetzt wegen der 4-Wochen-Frist, die es nicht schaffen, als Wahlprogramm denn zumindest als Positionspapiere sichtbar. Aber es ist ganz klar, sie können kein Wahlprogramm sein. Das Gleiche haben wir zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gemacht. Ja, weitere Wortmeldungen? Okay. Ich bin hier die ganze Zeit am Saalmikro. Ja, und ab und zu sehe ich das nicht. Gut, Bastian, dann erzähl. Ja, ein ganz kurzer Kommentar dazu. Das ist alles ganz richtig, was gesagt worden ist. Wahlprogramm ist Wahlprogramm, zwei Drittel, Einreichungsfrist, bla bla. Wir kommen in die Not, die wir ja eigentlich schon vorher gesagt haben, weil der Parteitag relativ spät liegt, dass wir nicht noch einen zweiten machen können, um sozusagen den Rest zu beschließen. Was wir aber tun können, ist erstmal eine Redaktionskonferenz oder wie man sie da nennen will, einsetzt, die Befugnis hat, das schon beschlossene Wahlprogramm so stimmig zu machen, dass das sprachlich, inhaltlich passt, ohne den Sinn der bereits beschlossenen Anträge nachhaltig zu verändern. Also diese Lex Marsching, da haben wir ja auch so diesen SA 02 mal gehabt, der ja auch gegen große Widerstände dann tatsächlich mal durchgekommen ist. Ich würde das empfehlen. Dann kann man da ja auch viel noch zu sagen, dass das gut ist, was Sie gemacht haben als Gesamtkunstwerk und geht dann mit einem konsolidierten Wahlprogramm in die Bundestagswahl. Das hielt ich leistbar und auch zeitlich, technisch umsetzbar, wenn man genügend Zusammenhalt entwickelt, um so eine Aktion letztendlich einzuleiten, würde uns das sehr helfen, auch für die Zukunft. Kommt natürlich darauf an, wie so eine Redaktionskonferenz sich zusammensetzt, wissen wir alle. Aber die tagt ja auch wahrscheinlich online und offen. Und dann kann man ja sich auch in diesen Diskussionen sehr gut einmischen und sagen, das geht oder das geht nicht oder das passt. Ich kenne das, wir haben das in Brandenburg genauso gemacht. Da haben wir uns ein paar Wochenenden um die Ohren gehauen, 12 Stunden. Und dann war das fertig. Und der wichtige Teil war, jeder konnte nachlesen, was da gefummelt worden ist. Jedes Komma konnte man tatsächlich in der Synopse nachverfolgen. Und das hat zu viel Vertrauen geführt. Ich würde dafür plädieren, alles andere kriegen wir zeitlich gar nicht in den Griff. Dankeschön. Bitteschön, Bastian. Vielen Dank für deinen Input. Okay, weitere Wortmeldungen? Dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Berichten der politischen Geschäftsführer. Da sind wir jetzt erstmal beim Bund. Alex ist entschuldigt, der sitzt in der Ausschusssitzung. Dann sind wir bei Christos, dein Mikro. Ja, ich war in Brandenburg auf einer Einladung, da ging es um hauptsächlich Pressearbeit offiziell. Da haben wir ja relativ aus meiner Sicht gut gearbeitet. Da war ich mit Piratenlili dort und wir haben einen ganzen Tag über, ja, wie soll ich es ausdrücken, über interne Befindlichkeiten von Brandenburg gesprochen, wie man dort weiter vorankommen kann. Alles Weitere mögen die Brandenburger erzählen. Dann war ich in Göttingen, da war ich eingeladen von die Partei unter anderem. Da habe ich eine Rede gehabt. Nach dem Bundespräsidentenwahl am Sonntag war ich am Montag dann in Göttingen. Da haben wir es geschafft, dass wir in der dortigen Zeitung relativ gut durchgekommen sind. Das heißt, wir waren auf der Titelseite oder ich und halt auch der Bericht oder die Rede wurde halt fast abgedruckt, so wie ich es halt da gesagt habe. Dann war ich noch in Berlin, in der Bundesgeschäftsstelle, hatte einen Interviewtermin mit HR1 Deutschlandfunk. Ja, das war schön, war auf eine halbe Stunde angesetzt, dieses Interview mit dem Journalisten, den ich irgendwie von früher noch kannte. Das Problem war daran, dass er vorher bei Christopher Lohr war und und den ehemaligen Vorsitzenden Bubernd nehmen, auch als Interviewpartner nimmt und ich als einziger Aktiver wohl dort erscheinen werde. Dieses Interview war für eine halbe Stunde gedacht in Berlin. Wir haben dann im Endeffekt 2,5 Stunden in der Bundesgeschäftsstelle gesessen und haben uns halt unterhalten, wie es momentan bei den Piraten aussieht. Schwierigkeit war für mich persönlich, dass der Stand des Journalisten 2013 war, 2012 und er gerade von Christopher kam und ich ihm erklären musste, dass die Aussagen von ihm subjektiv sind. Und ja, war interessant. Das Interview als solches wird eine halbstündige Sendung sein im März, kurz vor der Wahl, wahrscheinlich im Saarland. Ich hoffe und bete inständig, dass das einigermaßen so rüberkommt, dass ich als einziger Aktiver da noch positiv rüberkommen konnte. Dann war ich, was habe ich noch gemacht? Dann hatten wir noch eine Arbeitssitzung der Piraten, also des Bundesvorstandes gestern. Die ging über 3 Stunden. Da ging es halt um Aktionen und über Absprachen und haben wir halt interne Sachen besprochen. Ansonsten war die letzte Zeit für mich persönlich relativ heftig und auch stressig. Ich habe sicherlich ein, zwei Sachen vergessen, aber das war's dann. Wenn Fragen sind, ja, einfach stellen. Okay, habt ihr Fragen? Ja. Erzähl. Tagesordnung, Bundesparteitag. Ich vermute, dass die vorläufige Tagesordnung vom Bundesvorstand erstellt wurde. Frage zielt auf Top 7. Da soll abgestimmt werden, ob wir mit 1, 2 oder 3 Spitzenkandidaten in den Wahlkampf gehen. Das impliziert, dass die Partei mit Spitzenkandidaten antreten möchte. Das finde ich nicht gut, weil es eigentlich 2 unterschiedliche Diskussionen sind. Nämlich erstens, wollen wir überhaupt mit so etwas wie Spitzenkandidat antreten? Entspricht das unserem Grundverständnis in der Partei? Und wenn das geklärt ist, dann kann man sich ja noch darüber unterhalten, welche Vorteile hat es, ob man mit 1, 2 oder 3 antritt. Für 1 wäre es eine Konzentration der Medien vielleicht, für 3 die breitere fachliche Streuung. Aber es sind 2 grundsätzlich unterschiedliche Diskussionen, die geführt werden müssen. Ändert ihr diesen Punkt noch oder was muss ich machen, damit auch darüber entschieden wird, ob wir grundsätzlich mit sowas wie Spitzenkandidat arbeiten wollen. Also ganz einfach, Michael. Wenn du keinen Spitzenkandidaten haben willst, dann wirst du eine alternative TO anbieten und dann kann die Versammlung dazu das abstimmen. Das zum einen. Das war jetzt ein Missverständnis. Wenn ich keinen Spitzenkandidaten haben will. Darum geht's nicht. Ich möchte nur, dass die Partei, die Versammlung vorher darüber entscheidet, ob wir mit einem Spitzenkandidat oder mehreren arbeiten wollen, weil das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Soweit ich den TO-Punkt 07 im Kopf habe, war das eigentlich so gedacht, dass das genauso passieren sollte von der Versammlung her? Nee, das ist aber anders formuliert. Gut, also ich muss eine alternative Tagesordnung dann einreichen. Du brauchst eigentlich nur den einen Punkt zu ändern. Ich finde das merkwürdig. Ihr wollt nicht wirklich ernsthaft Zeit für so eine Diskussion verschwenden auf dem Bundesparteitag, wo wir unser Programm machen müssen. Und wir haben Landeslisten. Wir wählen keine Spitzenkandidaten auf Bundesebene, weil wir auf Landesebene unsere Kandidatenlisten wählen, unsere Aufstellungsversammlung machen. Das kannst du da nicht bringen, so ein Tagesordnungspunkt. Da kommen wir überhaupt nicht mehr zu einer vernünftigen Programmdiskussion. Ja, Danebutz, es steht aber jetzt tatsächlich in dem Vorschlag drin, der mit der Einladung verschickt worden ist. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass meistens auf dem Bundesparteitag das dann auch nochmal gerade gezogen wird, wenn Fehler drin sind. Mit einer fetten Debatte, danke. Also ganz ehrlich, wenn die meisten Piraten sagen, wir wollen keinen Spitzenkandidaten haben, dann möget ihr bitte einen TO-Änderungsantrag, einen alternativen TO-Antrag stellen mit genau diesen Wünschen. Also der Wunsch ist einfach aus einer Richtung, wo da einfach diskutiert werden soll, ob man das haben will. Es geht einfach, dass man also das, was du selber gesagt hast, Michael, dass man dann halt über die Presse drei Kandidaten oder Spitzenkandidaten nach außen besser verkaufen kann. Habe ich Bauchschmerzen persönlich, weil ich der Meinung bin, das ist konträr dessen, wofür die Piraten stehen. Aber ich füge mich der Mehrheit, was die Basis oder was die Menschen oder die Piraten als solche sagen, Michael, ganz ehrlich. Okay, gibt es weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Aus Baden-Württemberg, der Michael Knülle kann heute nicht. Ist jemand da, der was erzählen möchte? Tun Dinge. Sind wir bei Bayern? Gut, ich habe Verwaltungszeug und Orga-Zeug gemacht auf Bayern-Ebene, habe mit dem Presseteam intensive Diskussionen geführt in Schriftform und mit der Flaschenpost, habe mich darum gekümmert, dass erstmal geguckt, ob die Mailingliste überhaupt noch tut und dann Marc angepinkt, damit die Mailingliste dann auch von uns verwaltet werden kann. Im Moment gehört sie noch Markus Dränger. Und dann war ich auf der Pirate Secon. Das war hochinteressant, sehr, sehr schön und unheimlich viele Gespräche geführt. Das muss ich sowieso erstmal noch verdauen. Habt ihr Fragen an mich? Ja, kannst du zur Pirate Secon dann noch etwas mehr sagen? Wie viele Teilnehmer, wie viele Presseberichte darüber und so weiter? Du, das habe ich nicht im Ärmel. Das müsste eigentlich Nadine haben. Und vor allen Dingen Drachenrose, die hat ja die Pressearbeit gemacht. Teilnehmer war durchwachsen, es war teilweise wirklich knackevoll, also so 50, 60 Leute. Und teilweise eben so 20, 30. Das kam auch so ein bisschen auf den Tag an, auf die Tageszeit an. Also unter der Woche tagsüber merkt man dann schon, dass eben wirklich nicht alle Zeit haben. Abends ist das schon eher was. Die Bitcoin-Session war richtig voll. Und ansonsten waren tatsächlich, ne? Worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, war die Frau Steinitz vom Stern, die ja das relativ ausführliche Interview gemacht hat mit der Birgitta Jonstadte. Und die ist uns anscheinend sehr geneigt, weil ich mich unheimlich freue. Also die ist wirklich, das hat richtig gut getan. Okay, mehr Fragen? Und das klingt nicht so, dann sind wir jetzt bei Berlin. Franz Josef. Hallo, bin ich gut zu hören? Aber ja. Ja, super. Also so arg viel war nicht. Wir hatten viel diskutiert, es waren ja auch welche auf der Seekorn. Und da habe ich leider noch nicht wirklich mit denen sprechen können. Würde mich auch sehr interessieren, wie es so war. Aber das wird sich jetzt dann auch ergeben in Berlin. Ich habe eigentlich nur eine konkrete Frage, weil wir jetzt die letzten Tage benutzt haben, um am Wahlprogramm zu basteln, an Anträgen quasi für den Bundesparteitag. Und wir haben da einen jetzt eingestellt aus dem Squad Finanzen, Haushalt, Steuern bei uns. Der war schon länger vorbereitet. Etwas knackige Aussagen zur politischen Wirtschaftspolitik. Ich bin gerade so etwas hin und her gerissen, ob es sozusagen Sinn macht, da jetzt noch nette Themen, weil wir ja auch letzte Woche drüber geredet hatten, reinzukippen oder ob nicht ein guter Vorschlag, sag ich mal, kommen wird und vielleicht zustimmen sollte. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass es schlecht ist, wenn das Wahlprogramm dann sich so abwechselnd mit kurzen und langen Anträgen repräsentiert. Und deswegen wollte ich hier mal fragen in die Runde, wird da was Großes noch kommen, sozusagen ein Globalantrag, sodass man vielleicht nicht so kleinteilig braucht? Oder wie wäre es, würden alle Anträge dann separat abgestimmt werden? Oder wird noch mal jemand versuchen, das zu führen zu einem Gesamtantrag? Ja, Antworten auf diese Fragen? Naja, es gab ja eben den Vorschlag, das Ganze in einer Redaktionskonferenz nochmal zu überarbeiten. Vielleicht ist er ja weiterführend. War ich vielleicht nicht da? Danke erstmal für den Hinweis. Jo, also diese Redaktionskonferenz müsste wahrscheinlich auch vom Bundesparteitag genehmigt werden. Müssen wir mal gucken. Ja, sonst noch Input? Ja, Michael? Ja, Gesamtantrag glaube ich nicht, weil AG Energiepolitik macht einen eigenen. In Vorbereitung ist Landwirtschaft, Bauen und Verkehr, Asyl, Migration, also auch drei Einzelanträge. Das so aus meinem Umfeld. Alles klar, danke. Das sind dann auch gerade Themen, die bei uns eher nicht kommen würden. Da beißt sich's dann auch nicht. Ich sitze noch an Umwelt. Da gucke ich mal, dass wir da die Überschneidung mit der Energie, soweit es da welche gibt. Ich weiß nicht, wie weit ihr auch an der Nuklearpolitik seid. Aber das kriegen wir hin. Das da achte ich drauf. Komm doch nachher mit rüber in die AG Energiepolitik. Mach ich. Wir reden heute über den Antrag. Ja, danke. Okay, noch weitere Anmerkungen, Fragen, dergleichen? Okay, dann sind wir bei Brandenburg. Thomas. Ja, wir werden am Wochenende jetzt unseren ersten Online-Parteitag haben, am Sonntag. Dazu gibt es auch Pressemeldungen und ganz gute Presseresonanz über Heise, über Welt, hier online und was war da noch? Berliner Zeitung habe ich mitgekriegt. Wir haben ja auch kompetente Leute hier unter den Zuhörern, die können da durchaus noch gut Fragen zu beantworten. Ansonsten noch die beiden Infos nach Koblenz werden vorausgehen. Unsere Listenkandidaten 1 und 3 kommen und die 200 Euro Beitrag für die Materialien der Themenwochen sind auch vom Landesvorstand bestätigt worden. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thomas? Das hört sich nicht so an. Ja, für Bremen ist ja normalerweise auch Alex da. Der ist eben entschuldigt wegen Ausschusssitzung. Hamburg, ist jemand da? Den Thomas Michel sehe ich jetzt gerade nicht. Tun Dinge. Und dann sind wir auch schon bei Hessen. Boris. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Also, wir haben momentan nicht so viel zu berichten. Am Samstag, am Sonntag gibt es eine Demo in Frankfurt. Da weiß ich nicht genau, von welchem Veranstalter das ist. Ich gucke da nochmal, dass ich da ein paar Informationen bekomme, dass ich die nochmal in das Hessen-Pad mit reinpacke. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. In das Teamangel-Pad von gestern bzw. heute reinpacke. Dann hat unser Datenschutz Beauftragte einen schönen Artikel geschrieben, den habe ich mal mit hinzu. Und ansonsten würde mir so spontan gar nichts einfallen, was ich noch erzählen kann. Habt ihr noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Vielleicht von mir noch eine Frage. Braucht ihr denn jetzt noch irgendwo wo Hilfe? Weil wir haben in Hessen sind wir ja angrenzend an Nordrhein-Westfalen und so ein bisschen Saarland da unten. Dann danke ich euch. Tschüss. Ich denke, der Thorsten hat das nicht richtig verstanden aus dem Saarland. Aus dem Saarland sollte es so sein, dass die letzten zwei Wochenenden vor der Wahl, dass die dort, wenn ich das damals auch richtig mitverstanden habe und vorgeschlagen habe, dass die dort relativ viele Infostände anmelden für die letzten zwei Wochenenden und dann aber die nicht alle besetzen können. Und dann aus den umliegenden Ländern, glaube ich, schon Unterstützung benötigen, um die Infostände zu besetzen. Wenn ihr jetzt das schaffen würdet, aus Hessen vielleicht mit einem Auto voll in Saarland zu fahren, würden die sich bestimmt freuen. Dann Saarland hat ja auch meine Kontaktadressen, die stehen ja irgendwo rum. Dann soll er doch bitte gerne an mich eine Mail schreiben und ich leite das dann in Hessen dann an irgendwelche willigen Leute dann weiter. Thorsten, bist du noch da? Ja, ist angekommen. Macht ihr das denn mit den Anmelden, Thorsten, dieser ganzen Infostände? Das müsste jetzt ja dann auch bald an die Landesverstände verbreitet werden. Ja, Also wir haben am Donnerstag Vorstandssitzung, da muss ich jetzt nachfragen, weil ich die Sachen zum Teil zwar in Kopie kriege, allerdings in den Kreisen das teilweise dann auch von denen intern gemacht wurde. Also sprich, dass wir halt unsere Daten dann nochmal komplett zusammentragen. Gut. Okay, dann vielen Dank euch und wir gehen weiter. Mecklenburg-Vorpommern ist, glaube ich, auch niemand da, tun Dinge. Dann sind wir bei Niedersachsen. Der Thomas kann heute nicht, den Adam sehe ich auch nicht, aber es steht was im Pad. Diverse Probleme mit der Technik, Mail, Server und Websites, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Dazu Fragen beantworten kann ich nun leider nicht. Für Nordrhein-Westfalen... Kann noch etwas ergänzen? Ja. Und zwar haben wir eingeführt seit einigen Wochen einen Kandidaten-Mumble der niedersächsischen Landesliste, weil wir ja auch in Niedersachsen Wahlkampf führen müssen. Wir treffen uns regelmäßig und sprechen ab. Vielleicht eine Anregung für andere Landesverbände auch. Okay, Dankeschön. Gut. Fragen? Fragen? Christoph? Ich habe eine Wortmeldung, sorry, Astrid, und zwar zu Berlin. Morgen findet eine Diskussionsrunde in Berlin statt, und zwar zur Digitalcharta. Da ist der Sascha Lobo, Bubernd und ein paar andere Leute da. Wer schickt, wenn die Berliner da auch präsent sein könnten bei dieser Diskussionsrunde? Oh ja, danke. Das hatte ich auch vergessen zu sagen. Richtig. Ich sollte generell mal noch gucken, was für Termine anstehen. Kopiere die gleich noch ins Pad. Das werde ich nochmal rumfragen. Christus, du bist stumm. Nee, es geht mir darum, FJ, die Digitalcharta ist ja dieses eine ja relativ abstrakte Produkt, was die Zensur im Internet und so weiter weitergibt. Und da sind halt sogenannte Netzpolitiker da, die behaupten, das wäre total klasse, dass wir es machen können. Also die Unterschriftsleute waren Bubernd und die ganzen FDP möchte gern Netzleute und Lobo vertritt das. Und ich war einer der wenigen, der halt gesagt hat, leck mir am Arsch, das ist für'n Arsch. Ich kann halt morgen nicht nach Berlin fahren und es wäre halt klasse, wenn die Berliner da auftauchen und also netzpolitische Berliner, die dann sagen, die versuchen dann in irgendeiner Art und Weise dann in der Luft zu zerreißen, weil es eine unserer Kernthemen ist. Wenn wir da nicht präsent sind, wäre es halt schade. Ja, ich sehe es hier auch gerade im Detail. Da hast du vollkommen recht, das ist total wichtig. Es ist aber schon bei uns über die Liste gegangen. Ich wär noch mal ein paar Leute antriggern. Und gucken, dass da Leute hingehen, auf jeden Fall. Okay. Gibt's dazu noch was? Ich weiß halt auf jeden Fall, dass die eine Show draus machen wollen, die Jungs. Und ja, das wäre halt schick. Danke dir. Okay, vielen Dank. Gut, dann gehen wir jetzt weiter in den Berichten. Nordrhein-Westfalen, Masch ist ja wegen Termin abwesend. Am 19.02. War ein kommunales Vernetzungstreffen in Dortmund, gut besucht, informativ und arbeitsintensiv. Am 18. und 19.02. war Kampagnenüberprüfung, Maßnahmenschärfung, Aufgabenverteilung. Und am 4. und 5.03. ist LPT und AV zur Bundestagswahl des LV NRW in Bielefeld. Auch dazu kann ich leider keine Fragen beantworten. Dann sind wir bei Rheinland-Pfalz. Jürgen, drück auf die Tube, wir hängen. Ja, wir hatten mit unseren AG-Wahlen Kandidaten ein Real-Life-Treffen. Das war sehr interessant. Ist auch was Interessantes bei rausgekommen, werden wir noch vorstellen. Unterschriften sammeln läuft schleppend. Man merkt, dass viele Menschen noch nicht im Wahlkampfmodus sind. Dann möchte ich bitte save the date, 12. 13. Juni. Das ist zwar ein Montag-Dienstag, aber vielleicht kann man da schon frühzeitig Urlaub einreichen. Da ist ein digitaler IT-Gipfel von Deutschland, also von der Bundesregierung, wo so die ganzen ITler Deutschlands hinkommen und natürlich auch die Bundesregierung, Merkel, de Maizière, alles diese Netzkoryphäen. Und da sollten wir oder könnten wir, haben wir mal von Rheinland-Pfalz den Vorschlag gemacht, als so ein bisschen auch als Wahlkampfauftakt, als digitalen Wahlkampfauftakt nutzen. Deshalb bitte diese Termine wirklich mal festlegen. Wir werden probieren, dort mehrere Infostände anzumelden, wenn es geht, auch direkt vor der Halle. Das findet übrigens nicht nur in Ludwigshafen statt, sondern es werden Einzelveranstaltungen auch gegenüber in Hessen sein. Und ich glaube auch, gegenüber in Bavü kann ich nicht sagen, weil das ist ja genau in diesem Dreiländereck. Es wäre super, wenn das auch vom Bund und mit ein paar, ich sage einfach mal, IT-Lern vom Bund unterstützt würde aus den Ländern, sodass wir dann auch wirklich, sollten Diskussionen kommen oder mit Presse kommen, wir überlegen schon, ob wir da eine eigene Presse haben und dass wir da dann wirklich auch Leute haben, die entsprechend antworten können. Bitte erstmal save the date, alles andere kommt noch. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das ist tatsächlich in der Woche. In der Woche. Ja, leider. Das ist ein offizieller Gipfel, das ist montags, dienstags. Das ist ein Digitalgipfel, Jürgen, oder was? Was ist das, Christoph? Ein Digitalgipfel, oder wie schimpft sich der Rahmen davon? Das nennt sich Digitaler IT-Gipfel Deutschland. Und im zweiten Satz heißt das Digitaler IT-Gipfel der Bundesregierung. Hast du dazu mehr Info? Könntest du das über die Mailingliste scheuchen? Astrid, wir haben gestern erst die Termine gekriegt. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal angeregt. Da hatten wir aber noch keinen Termin. Den haben wir gestern erst gekriegt. Ganz wenig Info schicke ich schon mal über die Liste. Ich denke, da wird in den nächsten Tagen mehr kommen. Das ist fabelhaft. Dankeschön. Weitere Fragen? Ja, also ich habe mir den Termin gerade geblockt. Ich bin ja ITler und du kannst mir dann direkt die Informationen am besten per Mail zuschicken. Das kriege ich immer am besten. Super, Boris. Gerne. Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter mit dem Sammelaufruf Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Jemand da? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir in Thüringen. Ist der Jan Hacke da? Das hört sich auch nicht so an. Ich habe hier am Wochenende wurde die Bundestagswahlliste in Erfurt gewählt. Es ist ein Link im Pad zu dem entsprechenden Artikel auf der Homepage von den Thüringern. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Gernot kann heute auch nicht. Er hat etwas Ausführlicheres ins Pad geschrieben zum Thema Netzwerkrat Grundeinkommen. Da könnte sich also wohl jemand von uns als ständiges Mitglied bewerben und uns da eben auch vertreten. Gernot selbst kann das nicht, also wenn jemand das gerne möchte, vielleicht mal melden, das wäre sehr wichtig. Und die Referate der BGE-Veranstaltung in Bonn sind jetzt auf YouTube gestellt und dort einsehbar, Link ist im Pad. Damit wären wir bei der Energiepolitik. Michael, bitte. Eine kurze Ergänzung zu dem, was du eben gesagt hast. Ich sollte Mitglied der AG Sozialpiraten sein. Ja, und so in der Energiepolitik gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir fleißig am Antrag fürs Wahlprogramm arbeiten. Sehr schön, vielen Dank. Gibt es denn Fragen an Michael Bernd? Das hört sich jetzt nicht so an. So, dann sind wir bei Datenschutz und Queer. Jemand da? Wohl nicht, tun Dinge. Michael Kittlaus ist wegen eines anderen Termins entschuldigt. Das steht oben drin. Außen- und Sicherheitspolitik habe ich eben von Alex die Nachricht gekriegt. Der liegt krank auf der Nase und kann nicht. Es wird wahrscheinlich dieselbe Erkältung sein, die ich auch habe. Okay, und dann sind wir bei Drogen- und Suchtpolitik. Bestenfalls, bitteschön. Hallo, guten Abend zusammen. Ja, wöchentliche Sitzung, wie immer, findet statt. Da könnte ich inzwischen auch wieder ein bisschen mehr Schwung reinbekommen. Ansonsten, ja, Grundsatzwahlprogramm habe ich eingereicht. Mary Jane ist weiterhin in der Planung. Und zusätzlich plane ich noch eine Vorbereitung für eine Anfrage in Sachen Führerschein und Cannabis. Es wird jetzt ganz besonders spannend in Sachen Führerschein wegen dem neuen Gesetz, was mit großer Wahrscheinlichkeit am 1. März zum Tragen kommt. Ja, vielen Dank. Ja. Christus? Ich habe mich sehr gefreut über deinen Antrag, den ich gestern gelesen habe in der Antragskommission. Danke, bestenfalls. Vielen Dank, gerne. Okay, habt ihr noch Fragen? Gut, dann sind wir jetzt bei den Tops 4 und 5, Input der Themenbeauftragten und aktuelle politische Lage. Gibt es dazu was von eurer Seite? Ich habe noch eine Sache, die habe ich vergessen. Wir haben die Themenausschreibung der Themensprecher, glaube ich, jetzt gemacht. Und es wäre schick, wenn ihr euch alle melden würdet, gerade die Kandidaten, die sich im jeweiligen Fachgebiet auskennen, dass sie dann gleichzeitig Themensprecher oder Themenbeauftragte zu dem jeweiligen Ausschreibungstext sind. Ich glaube, wir haben noch hingeschrieben darunter, wenn denn ein Wunsch zu einem anderen Thema sein sollte, den möget ihr dann auch weiter sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Ausschreibung schon online ist, habe ich gerade nicht geguckt. Aber auf jeden Fall haben wir die fehlenden Themensprecher oder Themenbeauftragte im Endeffekt jetzt auf Vordermann gebracht. Und es wäre schick, wenn sich die dazugehörigen Leute, die das machen wollen, würden, sich bewerben wollen würden. Jo, die Ausschreibung ist online. Ich paste es gleich mal ins Pad unter Informationen. Sonst noch Input? Okay, ja, das ist das mit dem gleichzeitigen, gell? Ich habe zur aktuellen politischen Lage was. Denn ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan mittgradig tobsüchtig. Ich weiß nicht, ob es euch auf Twitter aufgefallen ist, über unseren, über alles geliebten Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der Mann hat doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, um es mal freundlich auszudrücken. Sich hinzustellen und tatsächlich zu sagen, dass man Leute in ein Land zurückschicken soll oder muss, in dem die Menschen tatsächlich täglich um ihr Leben bangen, weil es eben auch Anschläge gibt, weil es eben auch viele Anschläge gibt und weil auch laut UNHCR nicht gesagt werden kann, dass es irgendwo sichere Regionen gibt innerhalb dieses Landes. Sich hinzustellen und sagen, ich schicke diese Leute dahin zurück, denn die sind ja gar nicht die Anschlagsziele, die sind ja nur die Opfer, das ist in meinen Augen der Burner des Jahrhunderts. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wirk. Bitte wie wir meinen? Also da kommt mich nur das Würgen bei sowas. Aber leider kriegst du das bei normalen Menschen, also heißt normale Menschen, also wir Piraten sind ja unnormal und die anderen, die normalen Menschen, die interessiert das einen feuchten Furz. Ja, aber ich finde, man sollte da doch etwas lauter Sturm laufen. Und die andere Sache, die er sich geleistet hat, das ist jetzt schon ein paar Tage her und verblasst schon schön langsam hinter diesem wirklich schauderhaften Ding. War ja auch, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, meine Güte, also Freunde, mit euren Daten, das Bestimmungsrecht darüber, das sehe ich aber nicht, dass das euers ist. Und das finde ich ehrlich gesagt auch zum Kotzen. Ich denke, wir sollten da mal gucken, dass wir dem guten Mann ein bisschen das Leben schwer machen, soweit wir können. Ich habe zu dem Thema einen Leserbrief an meine regionale Zeitung geschickt. Ob sie den abdrucken, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnten wir mal irgendwie eine Demo dazu in Berlin machen. Ja, gucken wir mal, wie sich die Nummer entwickelt, würde ich sagen. Bastian? Ja, es ist dieser Gewöhnungseffekt. Das ist das Problem. Wir haben da ja bei dieser Zensursula haben wir eine Partei sozusagen gegründet oder sind ganz viel eingetreten. Dann kam Stasi 2.0. Ihr erinnert euch noch an diese ganzen Plakate. Als der Herr als Innenminister da auch die eine oder andere Schote abgezogen hat. Und bei dem Herrn de Maizière kommt es, glaube ich, nicht mehr drauf an. Das ist dieser Gewöhnungseffekt, den diese Herrschaften ganz bewusst betreiben, um alles niederzureißen, was uns mal was wert gewesen ist. Ich kann verstehen, dass man jetzt nicht mehr reflexartig sozusagen auf die Straße geht und das thematisiert, weil wir haben schon so oft auf der Straße gestanden und Dinge thematisiert. Allerdings sehen wir ja, dass das die Bedingungen immer schwieriger werden. Wir sollten wieder den Mut fassen, laut zu werden. Und da kann auch nur die Kommunikation, die wir haben, helfen. Und das müssen wir nach innen adressieren. Es nützt überhaupt nichts, dass wir wütende PM schreiben oder Ähnliches, wenn wir nicht nach innen adressiert haben. Wir müssen unsere eigenen Leute aufrütteln und darüber berichten, dass wir in einer Situation leben, wo man nur noch den Brechreiz reden kann. Und da kann ich auch mal an alle appellieren, dass das konzentriert und in einer wie auch immer gearteten Kampagne auch nach innen geschieht. Man denkt immer, die Piraten, die wissen das alles. Und. Nein, ihr müsst das vordringlich nach innen machen, damit wir nach außen sprachfähig und wütend genug werden. Das wäre mein Anliegen. Dankeschön. Bitte. So, noch weitere Kommentare dazu oder wollen wir das jetzt einfach mal als Schlusswort für diese Sitzung stehen lassen? Dann tun wir das doch. Wir sind ja sowieso schon drüber. Gut. Noch so ein bisschen Info. Koordinatorenkonferenz ist diesen Freitag um 21 Uhr und da gibt es auch die letzte Chance, noch mal eben so ein bisschen Themen zu besprechen vor Abgabeschluss zum Bundesparteitag am Freitag um 23.59 Uhr. Ja, ansonsten stehen noch so ein paar Informationen im Pad, die man ganz gut brauchen kann. Es ist 21 Uhr und 10 Minuten. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und bei allen Gästen für eure Teilnahme und wünsche euch allen noch einen richtig schönen Abend. Und jetzt gehe ich in Schönheit vor mich hin schniefen. Tschüss, macht's gut. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.